Dieses Audiobook wird Ihnen präsentiert von Audible. Audible. Clever lesen. Einfach Zeit sparen. Auf der Liste. Inzwischen sagten die Leute, Big Jack, der Neue im Viertel, der ist in Ordnung. Er gehört zu Greg De Palmas Gang. Obwohl Greg mich nicht offiziell aufgenommen hatte, brachte mich die kriminelle Szene immer häufiger mit ihm in Verbindung. Ich wusste, dass ich ihn am Haken hatte. Ich hatte ihm Geld gegeben, angeblich mit Zigaretten verdient, und dadurch seine Einstellung verändert. Ich war vom Jäger zum Gejagten geworden. Das wusste und spürte ich. Es war nur eine Frage der Zeit. Ich hatte ihn neugierig gemacht. Ende April 2003 aßen wir im Spaghetti-Western zum Mittag. Plötzlich fragte Greg, »Hey, Jackie Boy, brauchst du eine Krankenversicherung oder hast du schon eine?« Das ist ein wichtiges Thema unter Mafiosi. Da sehr wenige von ihnen einem ehrlichen Beruf nachgehen, ist eine erstklassige, preiswerte Krankenversicherung für sie und ihre Familien unerlässlich. Greg sagte, er könne mich einem Gewerkschafter vorstellen, der mich versichern würde. »Ich bin interessiert«, bestätigte ich. »Weißt du, wie ich das hinkriege?« »Keine Sorge«, sagte er. »Ich regle das bald für dich.« Die nächsten paar Wochen verbrachte ich damit, mich bei den Ganoven beliebt zu machen, sowohl im Naked Truth als auch in den Restaurants in ganz New York, je nachdem, wo gerade etwas los war. Außerdem fuhr ich unter anderem nach Atlantic City und Miami, um an den Fällen zu arbeiten, die ich in anderen Kapiteln beschrieben habe. Ein paar Drogendelikte und andere kleinere Fälle kamen hinzu. Ich erzählte einigen Leuten, denen Greg vertraute, von gestohlenen Uhren, die ich zu einem guten Preis verscherbeln musste. Klar, dass er anbiss. Am 17. Mai rief er mich an. Wir sprachen nicht offen über Juwelen, aber ich sagte Greg, ich sei nicht nur mit Sonnenbräune aus Miami zurückgekehrt. Wir trafen uns zwei Tage später in einem Restaurant namens La Villetta im Westchester County. Ich zeigte Greg die Uhren und einen Diamantring. Wenn er interessiert sei, könne er sie vielleicht versilbern und damit etwas Geld verdienen. Er war ganz offensichtlich interessiert. Insgesamt legte ich ihm 7 Stücke vor. 6 Uhren und einen Diamantring, angeblich Diebesgut aus Florida. Die Uhren waren Rolex Presidents, Corums und Piagets, alle aus reinem Gold und wunderschön. Es handelte sich um fast neue Stücke, die das FBI bei anderen Ermittlungen beschlagnahmt hatte. Greg fragte mich, was ich für die Sachen haben wolle, und ich verlangte $25.000. Natürlich musste Greg mich herunterhandeln. »Maron«, rief er und betrachtete die Juwelen, »das ist eine Menge Geld, es sind alte Stücke.« »Machst du Witze?«, fragte ich empört. »Ich musste beweisen, dass ich wusste, wovon ich redete, andernfalls hätte er mich als leichte Beute betrachtet.« »Sie sind aus purem Gold«, protestierte ich, »schön und fast neu.« »Das glaube ich nicht«, meinte er abschätzig. »Schau mal«, erklärte ich. »Ich habe einen potenziellen Käufer für die Dinger, aber ich wollte wissen, ob du sie für einen höheren Preis verhökern und dabei ein paar Kröten verdienen kannst. Wenn du willst, frag herum und erkundige dich, welchen Preis du dafür bekommst.« Ich wollte ihn ein wenig reizen und herausfinden, ob er den Köder schluckte. Am nächsten Tag rief er mich an. »Jackie Boy«, begann er aufgeregt, »ich habe für dich einen Termin bei diesem Gewerkschafter vereinbart, wegen der Krankenversicherung.« »Im Ernst?«, erwiderte ich erfreut. »Ja, er hatte den Köder geschluckt. Aber vorher möchte ich diese Sachen noch einmal sehen.« »Was immer du willst, Greg«, sagte ich. Er bestellte mich in eine Schneiderei in Westchester. Anscheinend war dieser Schneider einst sehr gefragt, denn er hatte sein Büro mit Fotos von Joe DiMaggio und anderen Größen der alten Zeit verziert, und alle trugen seine Anzüge. Ein Besuch in seinem Geschäft war wie eine Reise in die Vergangenheit. Er machte Anzüge in hellen Farben und in einem altmodischen Stil. Nichts für mich. Aber er hatte auch eine Ecke mit guten und modernen Anzügen. Früher hatte Greg 20 Anzüge bei ihm gekauft und nun wollte er einen für mich kaufen. Ich wollte aus mehreren Gründen keinen Anzug. Erstens trug ich eine Wanze und wollte daher nicht befummelt werden. Zudem wollte ich nicht, dass Greg für mich einen Anzug bestellte, weil ich wusste, dass er den Schneider übers Ohr hauen würde, und das gefiel mir nicht. Greg war hartnäckig. »Komm schon, lass ihn Maß nehmen«, sagte er. »Ich tu dir gerne einen Gefallen.« »Nimm es nicht persönlich«, sagte ich. »Aber ich habe genug Anzüge und ich mag seinen Stil nicht. Vielleicht war er vor ein paar Jahren ein großartiger Schneider, aber die Zeit ist ein wenig über ihn hinweggegangen. Ich habe jemanden an der Hand, der für mich Anzüge macht. Trotzdem, vielen Dank, Greg.« In Wahrheit wollte ich Greg klar machen, dass ich nichts von ihm haben und ihm in keiner Weise verpflichtet sein wollte. Wäre er stur geblieben, hätte ich natürlich nachgegeben. Aber als Jack Falcone, der Unterweltler aus Miami, konnte ich mir eigene Anzüge leisten. Greg sagte, er wolle mich am nächsten Tag wegen meiner Krankenversicherung treffen. Wir trafen uns mit einem Typen, den ich Teddy nennen möchte. Er war der Vorsitzende einer Gewerkschaft, die von der Mafia gesteuert wurde. Teddy reichte mir ein Formular, auf dem ich meinen Namen, meine Sozialversicherungsnummer und mein Geburtsdatum eintragen sollte. Dann bekäme ich eine Versicherung, die ärztliche und zahnärztliche Dienste, Brillen und Medikamente bezahlte und sogar eine Rente anbot. Ironischerweise fand die Besprechung in einem Restaurant mit Imbissstube gleich neben dem Gewerkschaftsbüro statt. In diesem Lokal hatte ich als Schüler eine Weile gearbeitet. Hier hatte mein bester Freund geheiratet. Und jetzt war ich hier, ein Ganove, den ein korrupter Gewerkschafter mit einer Krankenversicherung versorgte. Ich trug Jack Falcone als Namen ein, dazu meine Sozialversicherungsnummer, mein Geburtsdatum und alle Daten meines zweiten Ichs. Dann gab ich ihm einen Scheck, und schon war ich versichert. Wer behauptet, die Mafia habe keine Privilegien? Einmal drehte ich mich zu Greg um und fragte, ob die Sache legal sei. »Mach dir darüber keine Gedanken, Jackie Boy«, er lachte. »Natürlich ist sie legal. Obendrein ist die Versicherung echt gut. Du wirst zufrieden sein.« Ich glaube kaum, dass es Greg kümmerte, ob ich mir eine neue Brille oder eine ärztliche Untersuchung leisten konnte. Er brauchte eine glaubhafte Begründung dafür, mir meine Sozialversicherungsnummer, mein Geburtsdatum und andere persönliche Daten zu entlocken, damit er meine Identität genauer ausforschen konnte. Das war ziemlich raffiniert von ihm. Ich war mir fast sicher, dass er mich überprüfen ließ. Da wir aber im Büro eine Menge Zeit geopfert hatten, um mir einen lückenlosen Lebenslauf zu verschaffen, wusste ich, dass ich jeden Test bravourös bestehen würde. 2 Tage später begegnete ich Greg zufällig im Raceway Diner in Yonkers. Aus seiner Sicht war es einfach Dusel, dass er mich zur rechten Zeit am rechten Ort traf. Er sah sehr enttäuscht aus. »Was ist denn los?«, fragte ich. Ich nahm Platz und griff nach der Speisekarte. »Moray ist nicht da«, nörgelte er, »und ich muss in die City.« »Kein Problem, Greg«, sagte ich. »Ich fahr dich gerne hin.« Genau deshalb war ich in dem Lokal aufgekreuzt. Greg dirigierte mich zu einem Bürogebäude in der Madison Avenue. Er ging rein und ich blieb wie verloren im Auto sitzen. Sonst spielte ich immer den großen Boss, wenn ich undercover arbeitete. Darum musste ich mich erst dran gewöhnen, wie ein Chauffeur behandelt zu werden. Später beim FBI überprüften wir die Anschrift und stellten fest, dass er einen Anwalt der Mafia konsultiert hatte. Eine Stunde später tauchte Greg wieder auf. Wir verließen die Innenstadt und ich sagte kein Wort. Es wäre für einen rangniedrigen unklug und unangemessen gewesen, einen Capo zu fragen, worum es bei seinem Termin gegangen sei. Aber für einen gesprächigen Typen wie Greg war Schweigen eine Last, die er nicht tragen konnte. Also plauderte er während der Rückfahrt ein wenig. »Sie haben mich herbestellt, um die Sache mit Nikki zu lösen«, erklärte er. Es wird ein paar neue Regeln in der Familie geben. Es ist eine Angelegenheit der Gambino-Familie. Verstehe, sagte ich, ohne den Blick von der Straße abzuwenden. Es wäre nicht klug gewesen, Fragen zu stellen. Damit hielt ich mich sehr zurück, denn echte Ganoven stellen keine Fragen. Am 3. Juni trafen wir uns erneut, um essen zu gehen. Sein Vertrauen zu mir war jetzt viel größer. Er wusste bestimmt schon, dass meine Sozialversicherungsnummer in Ordnung war. Er erzählte mir ganz offen, er habe schon wieder mit der Nummer 2 und der Nummer 3, dem Stellvertreter Anthony Megale und dem Consigliere Joseph Jojo Corozzo, über die Angelegenheit La Sorsa gesprochen. Die Sache ist aus dem Ruder geraten, sagte er, und erklärte mir ausführlich, was für ein Bastard La Sorsa sei. Ich aß, hörte zu und dachte, La Sorsa hat immer noch einen Killer auf ihn angesetzt. Darum versuchen die Bosse, das Problem zu lösen. La Sorsa konnte jederzeit die Erlaubnis bekommen, De Palma umzulegen, und dann würde er mich ebenfalls umlegen. Es gibt ein berühmtes Foto von Carmine Galante, einem Mafia-Boss, der im Hof eines italienischen Restaurants erschossen wurde und immer noch seine Zigarre zwischen den Zähnen hatte. Den Leuten, die mit ihm speisten, erging es nicht besser. Ich wollte kein Statist auf einem Polizeifoto sein, wenn De Palma ermordet wurde, aber solche Risiken hatte ich in Kauf genommen. Positiv war aus meiner Sicht, dass seine Chance, begnadigt zu werden, mit jedem Besuch bei den Bossen stieg. Unsere Beziehung wurde immer enger. Ich sprach 5 bis 10 Mal am Tag mit Ned Parisi, meinem Case Agent beim FBI. Wir waren uns darüber einig, dass ich etwas tun musste, was meine Glaubwürdigkeit als Ganove erhöhte, und gleichzeitig musste ich Greg zu Geld verhelfen. Wir beschlossen, dass ich Greg immer mehr geschmuggelten und gefälschten Schmuck bringen und als Beute meiner Kuhs ausgeben würde. Wir hatten unsere Ware schätzen lassen, so dass ich genau wusste, was für Diamanten wir hatten und was jedes Stück wert war. Immer wenn ich Greg neue Stücke brachte, zog er seine Juwelierslupe aus der Tasche, genau für solche Zwecke hatte er immer eine bei sich, und erzählte mir von seinem früheren Schmuckgeschäft in der Canal Street. »Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Kohle ich damit gemacht habe«, prahlte er. Einerlei, wie gut meine Diamanten waren, er behauptete immer, sie seien fehlerhaft, schrecklich, verhunzt. Er wollte immer schnorren. Oder ich brachte ihm eine Rolex President und verlangte von ihm nur $4,500, wohl wissend, dass er sie für 6.000 verscherbeln konnte. Ein Mafioso will jeden Tag Geld verdienen. Das liegt ihm im Blut. Für De Palma und die anderen spielte es keine Rolle, ob sie Geld mit Schmuck, Brot, Käsechips, DVDs, Raubüberfällen oder Kreditbetrug verdienten. Sie machten alles, wenn sie Geld witterten. »Woher hast du das Zeug?« fragte Greg. Er legte die Lupe auf den Tisch und sah mich an. »Meine Leute in Miami zocken Drogenhändler und Geschäftsleute in Miami ab«, erklärte ich. »Ich habe einen Hehler dort, aber manche Sachen sind so heiß, dass er lieber die Finger davon lässt. Wenn du willst, kannst du sie haben und hier in New York für mich verkaufen.« Greg nickte. Die Erklärung überzeugte ihn. Er stellte keine weiteren Fragen. Mit den Juwelen trafen wir bei Greg voll ins Schwarze. Er war geradezu gierig nach Schmuck und Uhren, die er verkaufen konnte. Jetzt verdienten wir zusammen Geld und ich hatte eine Krankenversicherung. Ein paar Tage später sagte De Palma die ominösesten Worte, die ein Ganove zu einem anderen sagen kann. »Hör mal, wir machen eine kleine Fahrt.« »Eine kleine Fahrt?« Ich wurde ein wenig nervös. Was zum Teufel meinte er damit? War etwas schiefgegangen? Hatten sie herausgefunden, wer ich war oder womit ich wirklich meinen Unterhalt verdiente? Oder wollten sie mich auf die Probe stellen? Ich hatte keine Ahnung. Aber was blieb mir anderes übrig? Ich stieg ins Auto. Sie wollten, dass ich vorne saß, aber ich bin zu korpulent für den Vordersitz eines PT Cruiser. Also fuhr Joe Murray. Greg setzte sich neben ihn und ich quetschte mich auf den Rücksitz. Ich war nicht begeistert von alledem, weil ich die Lage nicht im Griff hatte. Egal, wohin wir fuhren, wir konnten jemandem begegnen, den ich verhaftet hatte, oder sogar jemandem, der mit mir in der Highschool gewesen war. Ich konnte jederzeit auffliegen. Vielleicht brachten sie mich auch an einen einsamen Ort, um mich umzulegen. Ich hatte keine Ahnung. Eine Waffe hatte ich nicht bei mir, wohl aber ein Aufzeichnungsgerät. Wenn sie das fanden, würde alles noch schlimmer werden. Würden sie mich umbringen, weil sie mich für einen Spitzel anstatt für einen verdeckten Ermittler hielten? Ich war total verwirrt. Wir verließen Bronxville und fuhren plaudernd weiter. Wie sich herausstellte, war unser Ziel ein Juwelier in Westchester. De Palma stieg aus dem Wagen, ging rein und kam mit einem großen, pompösen, mit Diamanten besetzten Ring für den kleinen Finger zurück. Er war für mich. »Du hast nie zu einer unserer Familien gehört, stimmt's?« fragte er. »Nein, nur zu einer kubanischen Organisation«, bestätigte ich. Ich hatte keinen blassen Schimmer, worauf er hinaus wollte. »Dann beanspruche ich dich für mich und meine Familie«, sagte er. Ich war freudig erregt, bemühte mich aber, es nicht zu zeigen. Das bedeutete, dass ich alle Tests bestanden hatte. Greg wollte mich für sich haben. Ich arbeitete für ihn und kein anderer Mafiosi hatte ein Recht auf meine Zeit, mein Einkommen oder meine Loyalität. Ich war Gregs Mann. »Okay«, sagte ich vorsichtig, um meine Gefühlswallung zu verbergen. »Du weißt, was das heißt, oder?« fragte er. »Klar«, erwiderte ich in einem Ton, der ihm verriet, dass ich es nicht wusste, aber zu stolz war, es einzugestehen. Ich wollte, dass er es mir sagte, und ich wollte die Worte auf Band haben. Greg erklärte es mir. »Niemand darf dich belästigen, niemand darf dir zu nahe treten, keiner von uns und kein anderer. Es ist mir egal, ob es der Boss, sein Stellvertreter oder eine andere Gang ist. Vorige Woche habe ich noch nicht einmal deinen Nachnamen gekannt. Falcone, stimmt's?« »Es ist mir eine Ehre«, sagte ich, tief bewegt von dem Vertrauen, das er mir schenkte. »Selbstverständlich«, sagte Greg lächelnd, »das will ich schwer hoffen. Jetzt bist du einer von uns.« Er zeigte mir den Ring. »Das ist ein Zeichen meiner Freundschaft. Ich habe dich in meine Crew aufgenommen. Kein anderer Capo hat dir etwas zu sagen. Niemand darf sich mit dir anlegen.« Jetzt war ich Gregs Gefolgsmann und mit der Gambino-Familie verbunden. Ich war ein offizieller Associate, Anwärter oder Verbündeter der Cosa Nostra. Atlantic City, einflussreiche Freunde. Während ich für die FBI-Außenstelle in Atlantic City am Fall Royal Charm arbeitete, traf ich auch die Agenten Jim Eckle und Ed Corrigan, die ich seit vielen Jahren kenne. FBI-Büros werden in Dezernate eingeteilt, je nachdem, welche Delikte in einem bestimmten Gebiet am häufigsten vorkommen. Ich arbeitete im Dezernat für das organisierte Verbrechen. Ihre Dienststelle war das Dezernat für Korruption im öffentlichen Dienst. »Was machst du denn hier?« fragte Jim überrascht. »Ich arbeite am Royal Charm«, antwortete ich. »Ich hatte eben eine Idee«, rief er aufgeregt. »Hast du eine Minute Zeit? Dann gehen wir ins Besprechungszimmer.« »Wie sieht dein Terminkalender aus, mein Großer?« fragte er. »Voll bis zum Rand«, erwiderte ich, denn ich merkte, woher der Wind wehte. »Das wissen wir«, sagte Jim, »aber vielleicht kannst du uns ein paar Minuten zuhören. Für eine gute Story habe ich immer Zeit.« Und ihre Geschichte war tatsächlich gut. »Wir haben deinen Typen im Baugewerbe, einen tollen kooperierenden Zeugen«, begann Jim, »eine sehr, sehr gute Quelle, ein Schwarzer. Er kennt einen anderen Baulöwen hier in Atlantic City. diesen Gauner, der das eine oder andere Ding dreht. Wir wissen, dass er Mitglieder des Stadtrates und Politiker schmiert. Erst wollten wir einen schwarzen, verdeckten Ermittler einsetzen, aber dann dachten wir immer öfter an dich. Möchtest du einen kubanischen Drogenhändler aus Miami und New York spielen, der sein Geld waschen will?« »Wie soll das gehen?« fragte ich. »Du freundest dich mit ihm an und nach einiger Zeit machst du ein Geschäft mit ihm. Und vielleicht zieht er dich ins Vertrauen«, erklärte Jim. »Dann schmiert ihr gemeinsam Politiker, um Bauaufträge in Atlantic City zu ergattern. Er hat eben seine Minoritätenlizenz als Bauunternehmer bekommen, darum wissen wir, dass er bald loslegen wird.« Die Bundesstaaten und die Bundesregierung haben Programme aufgelegt, die Angehörige von Minoritäten bei der Vergabe öffentlicher Aufträge begünstigen. Um die dafür notwendige Lizenz zu erhalten, müssen die Firmeninhaber nachweisen, dass sie einer Minderheit angehören. Unser Mann hatte diese Lizenz eben erst bekommen. Es ist mir immer schwer gefallen, Nein zu sagen. »Hör zu«, sagte ich. »Ich mach's für dich, Jim. Aber ich kann nicht sofort voll einsteigen. Heute Abend habe ich eine Besprechung wegen des Royal Charm.« »Wie wär's mit morgen?«, fragten sie. »Okay«, sagte ich. Und plötzlich hatte ich einen neuen Fall am Hals, zusätzlich zu all den anderen. Am nächsten Morgen traf ich den kooperierenden Zeugen, einen wirklich netten Kerl, der mich sofort sympathisch fand. Wir vereinbarten, am folgenden Tag miteinander zu frühstücken. Dann würde er mich dem Ganoven vorstellen, den wir Speed nennen wollen. Ich sollte Money spielen, einen ehemaligen kubanischen Drogenhändler mit viel Geld zum Waschen. In dem Szenario, das wir uns ausdachten, hatte ich keine Verbindung zur Mafia, sondern verkaufte eine Menge Drogen in Florida und New York. Da ich mich aber aus dem Geschäft zurückgezogen hatte, suchte ich nach günstigen Geldanlagen und wollte vielleicht eine legale Firma in Atlantic City gründen. Am nächsten Morgen trafen wir uns zu dritt bei Danny. Speed war ein großer, muskulöser Schwarzer, etwa so groß wie ich. Sein Gehabe verriet mir, dass er ein Gauner und Ehrgeizling war. Gleichzeitig war er schlau und vorsichtig. Er war umgänglich und bei den Afroamerikanern von Atlantic City beliebt. Später, als wir zusammen herumfuhren, winkten ihm die Leute zu, als wäre er eine lokale Berühmtheit. »Hey, Speed, was läuft?« riefen sie. Bei diesem Frühstück nahmen wir einander unter die Lupe. Meinen Lebenslauf legte ich ihm nicht vor. »Dieser Kumpel bürgt für mich«, sagte ich und deutete auf unseren Informanten. »Und er bürgt auch für dich.« »Was hast du für Pläne?« erkundigte sich Speed. »Ehrlich gesagt möchte ich mich endlich zur Ruhe setzen«, erklärte ich. »Legal Geld investieren. Mein Problem ist, dass ich sauberes Geld brauche.« »Wie soll das laufen?«, fragte er. »Ich brauche Bargeld«, sagte ich. »Es muss auf ein spezielles Konto überwiesen werden, das ich in Los Angeles und New York eingerichtet habe. Niemand darf Verdacht schöpfen. Außerdem möchte ich Bargeld in bestätigte Schecks umtauschen.« Speeds Gesicht hellte sich auf. »Das lässt sich machen.« Wir wussten, dass er an solchen Geschäften beteiligt war. Also verhandelten wir. »Wie hoch wäre deine Provision?«, fragte ich. 5 Punkte, antwortete er. Das hieß, dass er 5 von 100 gewaschenen Dollar für sich haben wollte. Das war fair. »Okay«, sagte ich, »damit bin ich einverstanden.« »Um welche Summe geht es?«, wollte er wissen. Wie bereits erwähnt, sollte man im Umgang mit solchen Leuten nie voreilig sein. »Ich kenne dich nicht und du kennst mich nicht«, sagte ich. »Also fangen wir klein an. Ich habe jemanden an der Hand, der Geld wäscht, aber es ist mir lieber, wenn ich Alternativen habe. Wenn ich mit meinen kolumbianischen Freunden Geschäfte mache, wende ich mich an einen bestimmten Geldwäscher. Aber wenn ich ihnen noch jemanden bringe, dem sie trauen können, sind sie glücklich und ich stehe gut da. Die Sache lohnt sich für mich, weil ich dem Mann der Kolumbianer 8 Punkte zahle und du nur 5 verlangst.« Alles, was ich sagte, gefiel Speed. Ich erklärte ihm, dass ich kürzlich mehrere Kilo Kokain an einen zuverlässigen Abnehmer verkauft hätte. Jetzt müsse ich meine kolumbianischen Lieferanten bezahlen. Jim hatte ein Bankkonto eröffnet, damit wir Speed veranlassen konnten, Geld darauf einzuzahlen. Wir starteten unser Geschäft mit $50,000. »Ich gebe dir das Geld«, sagte ich zu Speed. Dann zeigte ich auf unseren Informanten. »Dieser Bursche bürgt für dich. Ich war ein paar Mal hier in der Gegend und will nicht, dass meinem Geld etwas passiert. Verstehen wir uns?« »Hör mal«, versicherte er mir, »ich bin hier eine feste Größe. Ich bin in der Geschäftswelt bekannt.« »Wie lange brauchst du dafür?« »Höchstens eine Woche«, sagte er. »Ich mache das scheibchenweise.« Ich fand das großartig. Er wollte Geld waschen, das aus illegalen Geschäften stammte. Damit hatten wir ihn. Am nächsten Morgen gab ich ihm auf dem Parkplatz vor Danny's einen Koffer voller Bargeld. Ich hatte ihm gesagt, dass ich nicht auf ihn warten würde, wenn er unpünktlich sei. Dann würde ich verschwinden und nie zurückkommen. Ich übte von Anfang an meine Autorität aus, meine Dominanz, wenn Sie so wollen. Alles klappte hervorragend. Das Geld, das ich ihm gegeben hatte, floss zurück auf das Konto, abzüglich 5%. Und ein Teil des Geldes kam in Form eines Schecks, dessen Aussteller wir nicht kannten. Natürlich wollten wir wissen, wer es war. Ich erklärte Speed bei einem weiteren Treffen, es gefalle mir nicht besonders, dass eine dritte Partei bei unserem Geschäft mitmische. Ich wolle diesen Typen sehen. Er stellte sich als angehender Mafioso heraus, der mit einem Clan in Philadelphia zusammenarbeitete. Wir trafen ihn, und kurze Zeit später gab ich Speed $100,000 zum Waschen. Es ging uns nicht darum, Speed als Geldwäscher zu verhaften. Unser Auftrag lautete, die Amtsträger zu überführen, die, wie wir erfahren hatten, von Speed bestochen wurden. Speed wurde sehr pflegeaufwendig. Er rief mich fast Tag und Nacht an und wollte mehr Geld waschen. Meist saß ich mit Greg im Auto und das Telefon klingelte. Wenn es Speed war, legte ich auf. »Wer war das?«, fragte Greg dann. »Irgend so ein Blödmann«, antwortete ich. »Ich habe ihm schon oft gesagt, er soll mich nie wieder anrufen.« Das sagte ich Greg übrigens auch, wenn mich ein Kollege anrief. Speed brauchte kein Geld mehr für uns zu waschen. Wir hatten ihn ja schon der Geldwäsche überführt. Jetzt wollten wir endlich an die korrupten Beamten herankommen. Deshalb hatten Speed und ich unterschiedliche Ziele. Ich wollte mit ihm ein Bauunternehmen gründen, damit wir uns an Ausschreibungen beteiligen und Stadträte oder wen auch immer bestechen konnten. Er wollte unbedingt Geld für mich waschen. Dann hatte er eine neue Idee. Er wollte eine Spedition gründen und Drogen in speziellen verschlossenen Fächern in seinen Autos und LKW transportieren. In den Badlands nannten wir diese Verstecke Caletas und Clavos. Speed wusste, dass ich mich zwar aus dem Drogenhandel zurückziehen wollte, aber immer noch Drogen verkaufte. Und er wollte der Kurier sein und anschließend mein Geld waschen. Auf diese Weise hätte er doppelt absahnen können. Ich versuchte ihm klarzumachen, dass es nichts Schlimmeres gebe als Drogenhandel. Ich hätte fast schon aufgehört, erklärte ich ihm, und keine Lust, wieder damit anzufangen. Den wahren Grund konnte ich ihm nicht nennen. Wenn er Drogen transportierte, würde er ein paar Kilos als Lohn abzweigen. Wir hätten ihm zwar gefälschte Drogenpäckchen unterjubeln und ihn mit Geld anstatt mit Kilos bezahlen können, aber dadurch wären wir unserem eigentlichen Ziel, korrupte Politiker zu überführen, nicht näher gekommen. Er löcherte mich andauernd wegen der Geldwäsche, und ich konnte ihn einfach nicht dazu überreden, mit mir ein Bauunternehmen zu gründen, und jetzt hat er auch noch diese brillante Idee mit dem Drogentransport. Speed war unglaublich stur. Eines Tages kam er zu mir und erzählte mir, was ich gar nicht hören wollte. Er werde nach Florida fahren, um eine Testfahrt mit Drogen zu machen. Er wollte eine kleine Menge, nur ein paar Kilo, in einem speziell ausgerüsteten LKW von Florida nach Atlantic City bringen. Ich dachte, will er etwa, dass ich mich für ihn freue? Er war nahe daran, unsere gesamten Ermittlungen zu torpedieren, aber ich konnte nichts dagegen tun. Speed, das solltest du lieber nicht tun, sagte ich so ernst wie möglich. Vertrau mir, lass dich nicht darauf ein. Ein angeblicher Drogenhändler